Ich glaube an Massen besser, Massen küsst nicht daran. Ich glaube, er ist ein Wunsch, aber nicht fliegen wie ein Pelikan. Ich glaube nicht an Gott und wenn ein Letzter abgehauen. Doch das würde mich nicht wundern bei diesem Abschaum. Ich glaube an Massen besser, Massen küsst nicht daran. Ich glaube, er ist ein Wunsch, aber nicht fliegen wie ein Pelikan. Ich glaube nicht an Gott und wenn ein Letzter abgehauen. Doch das würde mich nicht wundern bei diesem Abschaum. Ich glaube nicht an Gott, also gib mir nicht sein Segen. Kein Christ, doch ich respektiere jeden, der sagt, er geht wen. Ich glaube nicht an den Menschenverstand, wer wenn vielleicht sich zu verbissen. Doch ich glaube, Liebe mit Leid und schlechtes Gewissen. Ach, wie Menschen doch ausrasten, wenn ich laufe vor Pöbel. Keine Ahnung, warum vielleicht war ihr Gott nicht so gegriffen. Doch es ist scheißegal, an wessen wir ihn oder wie ihr glaubt. Auf Dach ist seid zufrieden, denn dies wird keinem verraubt. Ja, ich glaube, ich werde es schon irgendwie schaffen. Und ich glaube daran, dass Leute mich bei Blöde angaffen. Und ich glaube immer noch an ein Album mit Kasso. Denn ich glaube, irgendwann schreit alle Menschen durch einen Reaktor. Die Leute sind halt genug, sie wissen, was sie tun. Dachte man zuerst doch die Handeln, bevor sie denken, sie sollten ruhen. Sich ausruhen und spannen, erstmal klaren Kopf bringen. Dann merkt ihr erst, was ihr angerichtet habt, beständiges Bekriegen. Wegen Geld, Macht und Glaube habt ihr so viel zerstört. Doch keine Angst, keiner regt sich auf. Wer ist denn da schon empört? Ich glaube an Masse, Gänzer, Masse, küsst mich daran. Ich glaube, ich hätte wohl auch an Netflix wie ein Pelikan. Ich glaube nicht an Gott und wenn, dann ist er abgehauen. Doch das würde mich nicht wundern bei diesem Abschaum. Ich glaube an Masse, Gänzer, Masse, küsst mich daran. Ich glaube, ich hätte wohl auch an Netflix wie ein Pelikan. Ich glaube nicht an Gott und wenn, dann ist er abgehauen. Doch das würde mich nicht wundern bei diesem Abschaum. Ich glaube, dass ich nicht glauben kann. Wollte das Gott so oder mein Verstand? Irrelevant, jeder sollte glauben, was er will, solange er damit keine fremden Särge füllt. Der Glaube ist eine Schwäche, eine Stärke, ein Vermächtnis und ist nicht perfekt, weil der Mensch nicht perfekt ist. Und wäre Gott perfekt, dann könnte er einen Stein schaffen, den er selbst nicht heben kann. Viele Heiden ziehen über die Religion her, aber feiern Weihnachten und Ostern. Vielleicht gibt es Bestimmung oder Schicksal. Vielleicht war schon klar, wie du dein Bild malst. Du solltest den Weg gehen, den du für richtig hältst. Glauben oder nicht, ich glaube an mich selbst und ich glaube, keiner braucht Fanatiker. Und Benedikt, bitte schick paar Gummis nach Afrika. Ich glaube an was du denkst, an was du bist, nicht daran. Ich glaube, ich hätte euch ab und wegfliegen wie ein Pelikan. Ich glaube nicht an Gott und wenn, dann ist er abgehauen. Doch das würde mich nicht wundern bei diesem Abschaum. Ich glaube an was du denkst, an was du bist, nicht daran. Ich glaube, ich hätte euch ab und wegfliegen wie ein Pelikan. Ich glaube nicht an Gott und wenn, dann ist er abgehauen. Doch das würde mich nicht wundern bei diesem Abschaum.